Wenn Sie sagen wollen, dass jemand verrückt ist, gibt es im Deutschen viele verschiedene Ausdrücke. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Du bist lustig. Der Typ hat ja einen Vogel. Der tickt wohl nicht richtig. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner direkt ansprechen wollen, dann benutzen Sie von diesen Varianten höchstens den ironischen Ausdruck »Du bist lustig«. Alle anderen Ausdrücke sind sehr negativ und aggressiv.